Bronze bei Gold, hörte die Hufeisen, stahlklingend. Splitter, Splitter, knippend von felsenhartem Daumnagel. Splitter. Schlimm. Und Gold wurde noch röter. Ein heiserer Pfeifenton blies bloß blau Blumelein im golden getürmtes Haar. Eine hüpfende Rose auf atlassenen Atlasbrüsten. Rose von Kastilien, trillernd, trillernd. Kick mal an, wer sitzt denn da in der Kick von Gold? Pling schrie ins Mitleid von Bronze und ein Klang, rein, lang und bebend, verlang hin sterbender Klang, verlocken, sanftes Wort, doch sie, die hellen Sterne blassen. Rose, Töne, Antwort zwitschernd, Kastilien. Bricht der Morgen an, klingelingeling, schwenkte klingel. Münze klang, Uhr schnarrte, gestehen. Sonny! Ich konnt Strumpfband klatschen, dich nicht verlassen. Klatsch! La klatsch! Klatsch! Gestehen, warum? Schätzchen, Adi! Akkorde, bombardende Akkorde. Krieg, Krieg. Das Trommelfell, ein Segel, ein Schleier wehend auf den Wogen. Verloren. Drossel flötete, alles ist jetzt verloren. Als er zum ersten Mal erblickte, ach, voll Flapp, voll Pochen, tirillierend, locken, verlockend. Martha, komm. Komm. Klapp. Guter Gott, er hat doch noch nie seinem Ganzen. Der taube kahle Pet brachte Unterlage, nahm Messer fort. Ein Mondlicht, Nachtruf, fern, fern. Ich fühle mich so traurig, PS, so einsam blumend. Hören Sie? Das stachlige und gewundene kalte Meerhorn hat man, jede und für die andere Platschen und stilles Brausen, Perlen, wenn sie Rhapsodien von List zischen. Du glaubst nicht, glaubte, nein, nein, nicht, Lilith, mit nem Kock, mit nem Kara. Amen. Bronze Lydia bei Mina Gold, oh. Bei Bronze, bei Gold im Ozean grün von Schatten, Blom, Old Blom. Einer rappelt, einer tappte mit nem Kara, mit nem Kock. Betet für ihn, betet, ihr guten Leute. Seine gichtigen Finger tackerten, Big Ben Ben, Big Ben Ben. Letzte Sommerrose von Kastilien, die Blum ließ fühl, so trau ich mich allein. Quie, Lutherwind piepste weh, echte Männer, Lit, Ker, Kaul, D und Doll, ja, ja, wie ihr Männer, heben ihr Tsching mit nem Chang, pff, wo Bronze von nah, wo Gold von fern, wo Hufe. Krakrendel. Dann und erst dann mein Äpfelstaff schreifen. Geschafft. Fanget an. Bronze bei Gold. Miss Duses Kopf neben Miss Kennedys Kopf über der Kreuzblende der Ormond Bar hörte die vizeköniglichen Hufe vorüberklappern, klingenden Stahl. »Ist das sie?« fragte Miss Kennedy. Miss Duse sagte ja. »Da, da auf dem Sitz, bei seiner Ex, perlgrau und eau de Nil.« »Exquisiter Kontrast.« Als ganz verlangen sagte eifrig Miss Duse, »sehen Sie doch mal.« »Ah, der Bursche da in dem Zylinder, der.« »Wer?« »Wo?« fragte noch eifriger Gold. »Hat in der zweiten Kutsche.« Miss Duses feuchte Lippen lachend in der Sonne. »Er guckt her. Passen Sie auf, bis ich sehen kann.« Sie flitzte, Bronze, in die hinterste Ecke, ihr Gesicht gegen die Scheibe flachend, in einem heiligen Schein aus überhastetem Atem. Ihre feuchten Lippen zitterten. Der bringt sich noch um, wie er herguckt. Sie lachte. Oh, verflixt, sind die Männer nicht fürchterliche Idioten. Mit Traurigkeit. Miss Kennedy trottete traurig aus leuchtendem Licht, loses Haar sich windend hinter ein Ohr. Traurig trottend Gold nicht mehr, wand sie gewundenes Haar. Traurig wand sie im Trotten sich Goldhaar hinter geschwungenes Ohr. Aber den Spaß, den haben immer die. Ein Mann, Blue, der vorbeiging an Mulangs Pfeifen, in seiner Brust die Süße der Sünde, vorbei an Wines Antiquitäten, in den Gedanken süße, sündige Worte, vorbei an Carols matt abgenutztem Silbergeschirr, für Raoul. Der Hausknecht zu ihnen in der Bar, den Barmädchen kam. Für sie, die seiner nicht achteten, knallte er auf das Buffet, sein Tablett mit rasselnden Tassen. »Bitteschön, da ist euer Tee.« Miss Kennedy stellte das Teebrett manierlich auf eine hochgekippte Lithiumflaschenkiste nieder, sicher vor Blicken, tief. »Was gibt's denn da draußen?« »Raten Sie mal«, gab Miss Duse ihm spitzig zurück, ihren Spionierpunkt verlassend. »Ihr Bo, was?« »Ich würde mich bei Mrs. de Messy über Sie beschweren.« Wenn ich noch mehr derartige impertinente Unverschämtheiten von Ihnen höre. Impertinententententen, schniefte Roh die Hausknechtschnauze, als sie ihm drohte, als er gekommen, sich nun zurückzog. Blum. Auf ihre Blume hinab stirnrunzelnd sagte Miss Duse, höchst unangenehm, dieser Balg. Wenn der sich nicht benehmen lernt, zieh ich ihm noch mal die Ohren lang. Einfach ignorieren. Miss Kennedy goss nun in eine Teetasse Tee, dann zurück in den Teetopf Tee. Es kauerten beide sie unter ihrem Thekenriff, wartend auf Schemeln, hochgekippten Kisten, wartend aufs Ziehen ihres Tees. Sie glaubten an ihren Blusen herum, beide aus schwarzem Atlas, 2,9 die Elle, wartend aufs Ziehen ihres Tees und 2,7. Ja, Bronze von nah bei Gold von fern, hörte Stahl von nah, Hufklingen von fern, hörte Stahlhufe, Klinghuf, Klingelingstahl. Hab ich nicht schrecklichen Sonnenbrand? Miss Bronze entblußte ihren Hals. Nein, sagte Miss Kennedy. Das wird später braun. Haben Sie mal das Borax mit dem Kirschlorbeerwasser probiert? Miss Duse hob sich halb auf, um von der Seite ihre Haut zu besehen, im blattgoldbeletterten Barspiegel, wo Hochheimer und Claret-Gläser schimmerten, in ihrer Mitte eine Muschel. »Und lass ihn in meinen Händen«, sagte sie. »Versuchen Sie es mal mit Glycerin.« »Von den Sachen kriegt man bloß Ausschlag.« Und setzte sich wieder hin. »Ich hab den alten Kauz bei Beuth noch was gefragt für meine Haut.« Miss Kennedy, eingießend jetzt voll durchgezogenen Tee, schnitt eine Grimasse und flehte. »Oh, erinnern Sie mich bloß nicht an den, um Himmels Willen.« »Aber...« Nun warten Sie doch erst mal ab, was ich Ihnen erzählen will. Nachdem Miss Kennedy Milch noch in süßen Tee gegossen, fropfte mit kleinen Fingern sie beide Ohren sich zu. Nein, bloß nicht. Nein, ich will nichts hören. Doch, Blum? Es grunzte Miss Douce in schnuffligem Altkauzton. Für ihre was, sagt er. Miss Kennedy entpfropfte ihre Ohren zu hören, zu sprechen, doch sagte, doch flehte wieder. Lassen Sie mich bloß nicht an den denken, oder ich sterbe, der widerliche alte Kerl. Damals, den Abend in den Ancient Concert Rooms. Voll Abscheu schlürfte sie drauf ihr Gebräu heißen Tee. Einen Schlürf schlürfte sie süßen Tee. Das war er, sagte Miss Douce, richtend den Bronzekopf dreiviertel auf, kräuselnd die Nasenflügel. Schnipp, schnipp, bebe, schnipp. Schrilles Gelächtergekreisch sprang aus Miss Kennedys Kehle. Es schnaufte und schnob Miss Douce durch die Nüstern. Die Impertinenten erbebten wie eine sabbernde Schnauze. Werden Sie je seine Glotzaugen vergessen? Blue, dessen dunkles Aug Aaron Figgetners Namen las. Wieso denke ich eigentlich immer Figgether? Feigen sammeln, denke ich wohl, und Prosper Lorés Hugenottenname. An Bassis gebenedeiten Jungfrauen wanderten Blums dunkle Augen vorbei. Blau gewandet, weiß darunter. Kommet her zu mir alle. Die glauben doch, sie ist Gott, beziehungsweise Göttin, die heute da. Ich hab nichts sehen können. Dieser Bursche sprach, ein Student, hinterher mit Daedalus Sohn. Das könnte der Mulligan sein. Alles ganz reizende Jungfräulein. Das bringt diese Wüstlinge von Kerz da rein. Ihr Weiß. Vorüber wanderten seine Augen. Die Süße der Sünde. Süß sind die Süßen der Sünde. In kicherndem Schall verschmolzen junge, goldbronzene Stimmen. Douce mit Kennedy, ihr anderes Auge. Junge Köpfe warfen sie zurück. Bronzenes Kichergold. Frei fliegen zu lassen, ihr Lachen, einander Zeichen, ihr ander zugreichend, hochschneidende Töne. Ah, schnaufend, seufzend, seufzend erschöpft, ah, starb ihre Freude hin. Miss Kennedy lippte wieder an ihrer Tasse, hob sie, trank einen Nipp und kicherte. Neigend ihr schönes Getürm von Haar, sich vor sich beugend, bis sich ihr Schildpatt Nackenkamm zeigte, prustete aus ihrem Mund ihren Tee sie, würgend an Tee und Gelächter, hustend vor Würgen, schreiend. Oh, diese schmierigen Augen. Stellen Sie sich bloß vor, Sie sind verheiratet mit so einem Mann. Mit dem bisschen Bart. Verheiratet mit Blum, dem Schmiri-Schliri-Blum. Oh, ihr heiligen Droben, wenn ich doch bloß nicht so gelacht hätte. Oh, ich fühle mich ganz nass. Miss Douce, sie schlimmes Ding, sie. Und wurde noch röter, sie schlimme, goldener noch. Vorüber an den Büros von Kentville strich Schmiri-Blum, vorüber an Cheppys Jungfrauen, hell von ihrem Öl. Die Dinger, die hat noch ein nettes Vater verhökert. An Türen rumgeschleimt, wie ich. Religion zahlt sich aus. Muss noch wegen dem Kiesartikel bei ihm vorbei. Zuerst aber essen. Muss ich dringend. Ah, noch nicht. Um 4 hat sie gesagt. Die Zeit geht pausenlos weiter. Uhrzeiger drehen sich. Weiter. Wo essen? Clarence? Dolphin? Weiter. Für Raoul. Essen. Wenn ich mit diesen Annoncen, mache ich 5 Guineen. Die violetten Seidenunterröcke. Noch nicht. Die Süße der Sünde. In ihre Bar geschlendert kam Mr. Daedalus. Splitter, splitterknippend von einem seiner felsenharten Daumennägel. Splitter, geschlendert kam er. Oh, willkommen daheim wieder, Miss Doofs. Er hielt ihre Hand. War der Urlaub erfreulich gewesen? Tipp. Er hoffte, sie habe schönes Wetter gehabt in Ross Trevor. Oh, fabelhaft. Sehen Sie doch nur, wie ich aussehe. Den ganzen Tag am Strand gelegen, bronzenes Weiß, Das war aber ganz böse von Ihnen. Arme, einfältige Männer, so in Versuchung zu führen? Miss Duce aus Atlas entdusete ihm ihren Arm. Ach, gehen Sie, sagte sie. Oh, so einfältig sehen zum Beispiel Sie mir gar nicht aus, finde ich. Er war's. Nun doch, das bin ich. In der Wiege habe ich so einfältig ausgesehen, dass Sie mich Simon den Simplex tauften. Oh, Sie müssen ein properer Brocken gewesen sein. Und? Was hat der Doktor heute verordnet? Nun, ganz wie Sie meinen, grübelte er. Ich glaube, ich werde Sie einmal mit der Bitte um etwas frisches Wasser und ein halbes Glas Whisky behelligen. Klingeling. Oh, mit der allergrößten Bereitwilligkeit. Mit Bereitwilligkeitsgrazie wandte sie nun sich herum zum mit Cantrell und Cochrane begoldeten Spiegel. Mit Grazie entzapfte ein golden Maß Whisky sie, ihrem Kristallfässchen dann. Es zog unterm Rockschuss hervor Daedalus, Beutel und Pfeife. Bereitwilligkeit zur Gänze war sie zu Diensten. Er blies durch die Röhre zwei heisere Pfeifentöne. Er fingerte Haarfäden, ja, ihr Mädchenhaar, ihr Nixenhaar, in den Pfeifenkopf. Splitter, Fäden, grübelnd, stumm. Keiner nichts sagte nichts. Ja. Lustig putzte Miss Duce ein Wasserglas, trillernd. War Mr. Little heute hier? Herein kam Lenehan, um sich sah Lenehan. Mr. Bloom erreichte die Essex Bridge. Ja, Mr. Bloom überschritt die Brücke von Yassex. An Martha muss ich schreiben. Papier kaufen. Daly's, das Mädchen recht höflich dort. Bloom, der olle Bloom. Blau Blumelein im Kornfeld blüht. So um die Lunchzeit war er da. Lenehan kam näher. Hat Mr. Boyle nach mir gefragt? Er fragte, sie antwortete. Miss Kennedy, war Mr. Boyle hier, während ich oben war? Nein. War er nicht. Miss Kennedy Blick gehört, doch nicht gesehen, las weiter. Lenehan wand rund um die Sandwichglocke rund seinen runden Leib herum. Kiek mal an. Wer sitzt denn da in der Ecke? Obschon kein Kennedy-Blick ihn belohnte, machte er doch Ouvertüren. Auf ihre Punkte möchte sie doch achten, die schwarzen nur lesen, rundliche O's und verschnörkelte Esse. Kling, klang, lustig, klingeling. Mädchengold, las sie und blickte nicht auf. Einfach ignorieren. Einfach denn ignorierte sie, während er auswendig ihr eine Solmisationsfabel las, platzi beplappernd, ja? Ein Fuchs begegnete eins einem Storch und sagte der Fuchs zum Storch, würdest du wohl deinen Schnabel in meinen Hals stecken, um einen Knochen herauszuholen? Er dröhnte vergebens. Miss Duce wandte einfach beiseite sich ihrem Tee zu. Er grüßte Mr. Daedalus und erntete ein Nicken. Grüße vom berühmten Sohn eines berühmten Vaters. Ja? Wer mag das sein? Fragte Mr. Daedalus. Lenehan öffnete höchst muntere Arme. Wer? Da können Sie noch fragen. Stephen, der jugendliche Bade. Trocken. Mr. Daedalus, berühmter Vater, legte die Pfeife beiseite, trocken, gestopft. Ich verstehe, sagte er. Ich wusste nur in der Schnelle nicht, wen Sie meinten. Wie ich höre, hält er sich in sehr erlesener Gesellschaft auf. Haben Sie ihn in letzter Zeit gesehen? Er hatte. Ich hab grad heute noch mit ihm die Nektarschale gehoben, sagte Lenehan. Immuni en ville und immuni sur mer. Er hatte das Moos für die Leistungen seiner Muse empfangen. Er lächelte Bronzes teegebadeten Lippen zu, lauschenden Lippen und Augen. Das muss ja höchst unterhaltsam gewesen sein. Ich verstehe. Er verstehe. Er trank, mit fernverlorenem Trauerbergsaug, setzte hin sein Glas. Er sah zur Saloontür hinüber. Oh, wie ich sehe, haben Sie das Klavier umgestellt. Der Stimmer war heute da, um es für das Raucherkonzert zu stimmen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie einen so exquisiten Spieler gehört. Was, wirklich? Das stimmt doch, Miss Kennedy. Also richtig klassisch, verstehen Sie? Und blind auch noch, der arme Kerl. War bestimmt noch keine 20. Was, wirklich? Sagte Mr. Daedalus. Er trank und schlenderte davon. An die Tür des Speiseraums kam kahlköpfig Pat, kam schwerhörig Pat, kam Pat nun, Kellner des Ormond. Lager für den Gast. Lager servierte sie ohne Bereitwilligkeit. Mit Geduld wartete Lanahan auf Beulen. Vor Ungeduld. Auf den klingeling flotten blasierten Boy. Den Deckel hebend blickte er. Wer? In den Sarg. Sarg? Auf die schrägen, dreifachen Klavier. Drähte. Er drückte. Derselbige, welcher in mildem Tadel die Hand ihr gedrückt, sanft pedalierend, einen Dreiklang. Einen dreifachen Klang, um vorspringen zu sehen, die Dickheiten aus Filz, um in Tätigkeit zu hören, den gedämpften Hammerfall. Zwei Blatt Velinpapier, cremefarben, eins zur Reserve, zwei Umschläge. Wie ich bei Wisdom Healy war. Kaufte der weise Blum im Daily Henry Flower. Bist du nicht glücklich bei dir zu Hause? Blume, um mich zu trösten. Und von einer Nadel stirbt die Lee. Bedeutet was? Sprache der Blue. War es ein Gänseblümchen? Steht für die Unschuld. Anständiges Mädchen treffen nach der Messe. Danke, Söhn, vielmals. Der weise Blum beäugte an der Tür ein Plakat. Eine schwebende Nixe. Rauchend inmitten hübscher Wellen. Raucht Nixe, den kühlen Hochgenuss. Haarströmend, liebesverloren, für irgendeinen Mann, für Raoul. Er äugte und sah auf der Essex Bridge fern einen feschen Hut auf einem Landauer. Ist es. Zum dritten Mal Koinzidenz. Klingelnd auf geschmeidigem Reif schweift der Wagen von der Brücke zum Ormondkey. Folg ihm, riskier es. Mach rasch. Um vier. Ganz nah jetzt. Raus. 2 Pence, Sir, wagte das Ladenmädchen zu sagen. Ah, ich hatte ganz vergessen. Entschuldigung. Und 4. Um 4? Sie? Wonnesam lächelte Blumen sie zu. Blue lech mach ra. Mittag. Bildst du dir ein, du bist der einzige Kiesel am Strand? Mach das bei allen. Für Männer. In schläfrigem Schweigen beugte sich Gold über Buch. Aus dem Saloon kam ein Klang, lang hinsterbend. Das war eine Stimmgabel, die der Stimmer besessen, die dann er vergessen, die an er nun schlug. Wieder ein Klang, die nun in der Schwebe erhielt, dass sie nun schwang. Hörst du? Sie schwang, rein, reiner, ganz sanft, immer sanfter, ihr summend Gezink. Länger hin sterbender Klang. The bright stars fade, the moon is breaking, the dewdrops pearl, each bud and leaf. Ein stimmloser Sang drang von drinnen her, singend. Bricht der Morgen an? Eine Duodene von Vögeltönen zwitscherte hell, diskantene Antwort. Tautropfen perlen. Lanahans Lippen über der Theke lispelten einen leisen Pfiff der Verlockung. Aber sind Sie doch mal da, Rose von Kastilien. Blazes Boylens feine, lohbraune Schuhe knarrten auf Barboden, allwo er schritt. Ja, Gold von nah, bei Bronze von fern. Lanahan hörte, erkannte, begrüßte ihn. Sieh an, da kommt der bezwingende Held. Zwischen Wagen und Fenster, bedachtsamen Ganges ging Blum, unbezwungener Held. Könnte mich sehen, der Sitz, wo er saß, noch warm. Ein schwarzer, bedachtsamer Kater ging auf Richie Gouldings Aktentasche zu, die hoch zum Gruß erhoben wurde. Ein Glas bitter? Ich hab gehört, dass Sie hier wären, sagte Blazes Boylen. Ein Glas bitter, bitte, und einen Schlehen-Gin für mich. Er berührte für Blondchen Miss Kennedy die Krempe seines geschrägten Strohhuts. Sie lächelte ihn an, doch Schwester Bronze stach ihr Lächeln aus und bot ihm da ihr reicher Haar, einen Busen und eine Rose. Boylen bestellte Getränke. Telegramm schon da? Noch nicht. Um vier eher. Alle sagten vier. Cowleys rote Lauscher und sein Adamsapfel in der Tür des Sheriffbüros. Möglichst aus dem Weg gehen. Goulding eine Chance. Was macht denn der bloß im Ormond? Wagen wartet. Wart. Hallo! Wohin so eilig? Was essen wollte ich gerade auch. Hier rein, was, Ormond? Was Besseres nicht in ganz Dublin? Tatsächlich? Speiseraum. Da sitzt man prächtig. Sieht, aber wird nicht gesehen. Ich glaube, ich komme mal mit. Na dann los! Ritchie voran. Blum folgte der Tasche. Ein Essen wie für einen Fürsten. Miss Duce reckte sich hoch, eine Weinkaraffe zu fassen, den Atlasarm streckend, die Büste, das alles fast barst, so hoch. Oh, oh, rückte Lenehan japsend bei jedem Streck. Oh, doch leicht ergriff sie die Beute und hob sie herab im Triumph. Warum wachsen Sie nicht noch ein bisschen? Siebronze teilte aus ihrem Krug dick sirupigen Saft aus für seine Lippen, sah auf, als er floss. Eine Blume an seinem Anzug. Wer sie ihm wohl geschenkt hat? Und sirupte nach mit der Stimme. Klein, aber fein. Sie soll das heißen. Sorgfältig schenkte schlapp sirupigen Schlehen sie aus. Na dann, Prost. Beulen schnippte eine große Münze hin. Die Münze klang. »Warten Sie noch«, sagte Lenehan. »Ich will erst«, »Prost«, wünschte er, sein durchsprudeltes Ale erhebend. »Zepter macht das Rennen im kurzen Galopp.« »Ich hab auch mal was riskiert.« »Ein bisschen«, sagte Beulen, plinkernd und trinkend. »Aber nicht für mich selber, verstehen Sie? Laune einer Freundin von mir.« Lenehan trank immer noch und grinste in sein schief gehaltenes Ale und zu Miss Duces Lippen hinüber, die, nicht geschlossen, das Ozeanlied, das sie getrillert, nur summten noch. Idolores der östlichen Meere. Uhr schwirrte, Miss Kennedy kam ihres Wegs. Eine Blume, wer hat ihm die wohl geschenkt? Trug ein Teebrett fort, Uhr schnarrte. Miss Duce nahm Beulens Münze, schlug beherzt auf die Registrierkasse. Sie surrte, Uhr schnarrte. Eine Schönheit Ägyptens klaubte und sortierte in der Lade und summte und händigte Wechselmünzen aus. Blick hin nach Westen, ein Schnarren. Für mich. Wie spät ist's denn? Vier? Uhr genau. Lenehan, Kleinaugen hungrig nach ihrem Summen, nach ihrer summenden Büste, zupfte Blazes Boylens Ellbogenärmel. »Lassen Sie uns doch die Zeit hören«, sagte er. Die Tasche von Golding Collis Ward führte Blum vorüber an kornblumgeblümten Tischen. Ziellos erwählte mit aufgewühltem Ziel er, von kahlem Pett bedienstet, einen Tisch nahe der Tür. Nah sein, um vier. Hat er es vergessen? Vielleicht ein Trick. Nicht kommen, wetzt den Appetit. Ich könnte es nicht. Warten, warten. Pett, Aufwartung, wartete auf. Funkelnder Bronzeazur äugte nach Blaisurs himmelblauen Schlips und Blick. »Machen Sie schon«, drängte Lenehan. »Ist doch keiner da. Er hat's noch nie gehört.« Zu Floras Lippen eilte, »And morn to floral lips doth high«, hoch, hoher Ton, im höchsten Diskant geschmettert, klar. Bronzedus, zwiesprechend mit ihrer Rose, die sank und stieg, suchte Blazes Beulens Blum und Blick. »Bitte, bitte. Er flehte hinweg über wiederkehrende Phrasen des Gestehens. Ich konnte dich nicht verlassen. Vielleicht später. Später dann, versprach Miss Duce spröde. Nein, jetzt! Lenehan drängelte. Sonne la cloche! Machen Sie's doch! Ist doch kein Mensch da! Sie sah sich um. Rasch. Miss Ken außer Hörweite. Plötzlich gebückt. Zwei erglühende Gesichter bestarrten ihr Bücken. Los doch! Zitternd irrten die Akkorde ab aus der Melodie, fanden sie wieder. Machen Sie schon! Verloren den Zusammenklang und verloren und fanden ihn taumelnd. So ne! Sich bückend, kniff, griff sie einen Streifen Rock hoch übers Knie. hielt inne. Hielt sie in Spannung noch, gebückt schon, doch hinhältig, mutwilligen Blicks. So, nee! Klatsch! Im Rückprall ließ sie rückplötzlich ihr kniffgriffelastisches Strumpfband klatschwarm gegen ihren warm bestrumpften klatschprallen Frauenschenkel schnellen. Na, klatsch! Lenehan schrie entzückt. Vom eigenen trainiert! Kein Schmuh! Ihr seid doch wirklich der Inbegriff des Ordinären. Beulen äugte, stieß an fette Lippen seinen Kelch, trank aus seinen winzigen Kelch, die letzten fetten, violetten, sirupigen Tropfen schleckend. Sweetheart, goodbye. Ich verschwinde. Beulen schob seinen Kelch forsch beiseite, griff nach dem Wechselgeld. Warten Sie ein Momentchen, bat Lenehan. Ich wollte nur rasch noch erzählen. Tom Rochford. Ach, zum Teufel mit Ihnen. Lenehan schluckte zu gehen, gierig. Hat man Ständer gekriegt oder was? Warten Sie, ich komme ja schon. Er folgte den hastig knarrenden Schuhen, blieb aber flüchtig an der Schwelle stehen, Gestalten grüßend, die eine klotzig, die andere schmal. Ah, wie geht's denn, Mr. Dollard? Was? Was? Wie's geht, antwortete Ben Dollards vager Bass, sich für einen Augenblick von Pater Cowleys Sorgen abwendend. Seufzend kam Mr. Daedalus durch den Saloon, mit einem Finger ein Augenlid glättend. Komm, Simon, spiel mal ein Liedchen. Wir haben das Klavier gehört. Der kahle Pat, schwerhöriger Kellner, wartete auf Getränkebestellungen, Power für Richie. Und Blum? Augenblick, nicht zweimal laufen lassen. Seine Hühneraugen. 4 jetzt. Wie warm dies Schwarz doch ist. Natürlich ein bisschen mit den Nerven runter. Ist ein Hitzerefraktor, heißt es doch, oder? Moment, Apfelwein. Ja, Flasche Apfelwein. Ach was, sagte Mr. Daedalus. Ich hab doch bloß so ein bisschen nach dem Gehör gemacht, Mensch. Komm schon, rief Ben Dollard. Fort mit euch, ihr dummen Sorgen. Komm, Bob. Er ging geziert, Dollard, klotzige Schlapphosen vor ihnen her. Guck mal, der Bursche da mit den, ja, guck sich den einer an, in den Saloon. Er plumpste ihn, Dollard, hin auf den Stuhl. Seine gichtigen Klauen plumpsten Akkorde. Geplumpstes hörte jäh auf. Pat, Karl in der Türe, begegnete Telos rückkehrendem Gold. Schwerhörig verlangte er Power und Apfelwein. Bronze am Fenster sah zu, Bronze von fern. Klingeling klang es herüber. Blum hörte ein Kling, einen kleinen Klang. Er ist weg. Leichte Luftschluchzer seufzte nun Blum auf die stillblau getönten Blumen. Kling, klingeling. Weg ist er. Klingeling da, horch. Liebe und Krieg, Ben, sagte Mr. Daedalus. Gott segne die alten Zeiten. Miss Duses tapfere Augen wandten vernachlässigt von der Kreuzblende sich ab, getroffen von Sonnenlicht. Weg, sinnend. Wer weiß. Getroffen, das treffende Licht, ließ sie mit gleitender Schnur das Schnapprollo nieder. Sinnend. Was ging er so schnell als ich? Senkte sie nieder um ihre Bronze und über die Bar, wo Karl stand bei Schwesterchen Gold, unexquisiter Kontrast, Kontrast unexquisit, nicht exquisit, langsam, kühl, dämmerig, seegrün, gleitende Schattentiefe, Ode Nil. Der arme Olle Goodwin war der Pianist an dem Abend, erinnerte sie Pater Cowley. Leider bestand zwischen ihm und dem Kollardflügel eine leichte Unstimmigkeit. So war es. Das war ein Gelage. Also typisch für ihn, sagte Mr. Daedalus. Wenn der mal loslegte, hielt ihn der Teufel auch nicht mehr auf. War ein verschrobener alter Kauz. Wenn er einen in der Krone hatte. Da fällt mir ein, wo ist denn meine Pfeife? Gott, erinnerst du dich noch, sagte Ben klotzig Dollard, sich abwendend von der malträtierten Tastatur. Und Gott, Donner, ich hatte keinen Hochzeitsrock. Sie lachten alle drei. Er hatte keinen Hoch. Das ganze Trio lachte. Keinen Hochzeitsrock. Unser Freund Blum erwies sich ja als recht nützlich an dem Abend, sagte Mr. Daedalus. Wo ist denn eigentlich meine Pfeife? Er wanderte zurück zur Bar zum verlorenen Zusammenklang Pfeife. Pat Kahlkopf trug Trunk für der Gäste zwei. Reggie und Poldi. Und Pater Cowley lachte erneut. Ich hab die Situation gerettet, Ben, glaube ich. Hast du? Ich entsinne mich auch noch der engen Hosen. Das war ein glänzender Einfall, Bob. Pater Cowley errötete bis zu den glänzenden purpurnen Ohrläppchen. Er hat die Situa noch der engen Ho, ein glänzender ein. Ich wusste, er saß auf dem Trocknen, sagte er. Die Frau spielte samstags Klavier in dem Kaffeepalast für ein läppisches Entgelt. Und irgendwer hat mir doch geflüstert, sie hält's auch mit dem anderen Geschäft. Entsinnst du dich? Ben wusste es noch. Sein breites Antlitz staunte. Bei Gott, sie hatte ein paar hochelegante Theaterroben und Sachen da. Mr. Daedalus kam zurückgewandert, die Pfeife in der Hand. Dabei wollte er überhaupt kein Geld dafür nehmen, was? Jede Menge Dreimaster und Boleros und Pumphosen, was? Ja, ja, nickte Mr. Daedalus. Mrs. Marion Bloom hat schon Kleider aller Schattierungen von sich gelegt. Klingeln jagt hinab die Case. Auf prallen Reifen ahlt sich Blaze. Leber und Speck, Steak und Nierenpastete. Ist recht, Sir? Recht so, Pat. Wie war doch gleich noch Ihr Name? Eine dralle Liese. Marion. Tweedy. Ah ja. Lebt sie eigentlich noch? Und wie? Sie war doch sozusagen die Regimentstochter. Ja, weiß Gott. Ich entsinne mich noch des alten Tambourmajors. Mr. Daedalus schlug, zischte, zündete, paffte dann würziges Paffen. Ihren eigentlich? Ich weiß es nicht. Ehrlich, Simon. Ist sie's? Paffen nach steifem, ein Paff, stark, würzig, knisternd. Der Trompetenmuskel ist... Was? Bisschen eingerostet. Oh, sie ist... Mein Mollilein aus Irland fein. Oh. Er paffte einen beißenden, fedrigen Rauchstoß von sich. Vom Felsen Gibraltar die ganze Zeit seither. In Ozeanschattentiefe schmachteten sie, Gold bei dem Bierzapfhahn, Bronze bei Maraschino, gedankenvoll beide, Mina Kennedy, Lismore Terrace Nummer 4, Drumcondra mit Idoloris, einer Königin Dolores, schweigend. Pat servierte unbedeckte Schüsseln. Leberscheiben schnitt Leopold. Wie bereits gesagt, aß er mit Vorliebe die inneren Organe. Leckere Muskelmägen, gesottenen Dorschrogen. Während Richie Golding Collis Ward Steak aß und Niere, Steak zuerst, dann Niere. Bis um Bissen der Pastete aß er, aß Blum, aßen sie. Blum aß mit Golding, aß, vermählt in Schweigen. Essen wie für einen Fürsten. Über den Bachelor's Walk klipp klapperte klingelnd Blazes Beulen. Junggeselle, in Sonne, in Hitze, der Meere glänzender steißen Trab. Mit Peitschengeknall auf prallenden Reifen, hingeregelt, warm gesetzt, beulende Ungeduld, Koch glühend frech. Ständer hat man, Ständer hat man, Sti, Sta, Ständer. Über ihre Stimmen weg vergottete Dollar zur Attacke. Bombardende Akkorde überbrummend. Wenn lieb verzehrt mein glühend Herz. Dröhnend dröhnte Ben Herz Benjamin hinan zu den schüttrigen, liebeszittrigen Dachplatten. Krieg! Krieg! Schrie Pater Cowley. Du bist der Krieger! Bin ich, bin ich. Ich dachte gerade an deinen Hauswirt. Liebe oder Geld? Er hielt inne. Also wirklich... Du würdest ihr doch das Trommelfell zerreißen, Mensch, mit einem Organ wie deinem. Ganz zu schweigen von einem anderen Häutchen, fügte Pater Cowley hinzu. Ja, ja. Mach halblang, Ben. Amoroso manon troppo. Lass mich mal hin. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mein glühend Herz, so kümmert Mimi mich das Morgen nicht. In Lebersaft manchte Le Blum sich Manschkartoffeln. Liebe und Krieg, da ist jemand am Ben Dollards Berühmtes. Der Abend, als er zu uns rumkam, sich einen Anzug borgen für das Konzert. Die Hosen so stramm wie eine Trommel. Musikalische Schweinerei. Molly lachte sich krank, wie er wieder raus war, warf sich rücklings aufs Bett und kreischte und strampelte. Seine sämtlichen Zutaten konnte man sehen. Oh, ihr heiligen Droben, ich bin klitschnass. Oh, die Frauen in der ersten Reihe. Oh, noch nie habe ich so viel gelacht. Naja, natürlich, von sowas hat er seinen Baritonenbass. Zum Beispiel Eunuchen. Wer spielt denn da eigentlich? Hübscher Anschlag. Muss wohl Cowley sein. Musikalisch. Kennt jede Note, was man auch spielt. Hat nur schlechten Atem, der arme Kerl. Aufgehört. Miss Doos, sehr reizvoll Lydia Doos, verbeugte sich vor dem liebenswürdigen Rechtsanwalt George Lidwell, Gentleman, welcher eintrat. Einen schönen Nachmittag. Sie legte ihre feuchte einer Dame Hand in seinen festen Griff. Nachmittag. Ja, sie war wieder zurück. Wieder auf dem alten Pipa-Posten. Ihre Freunde sind drin, Mr. Lidwell. George Lidwell, liebenswürdig, gern angesprochener Anwalt, hielt eine Lydia-Hand. Blum aß Leb, wie schon gesagt. Sauber hier wenigstens. Dieser Kerl im Burton, klebrig von Geknorpel. Kein Mensch da, Goulding und ich. Saubere Tische, Blumen, servierten Mietrin, Pat hin und her, der kahle Pat. Nichts zu tun. Was Besseres nicht in ganz Dub. Das Klavier wieder. Ist Cowley. Also wie er davor sitzt, wie eins geworden damit. Wechselseitiges Verstehen. Langweilige Gestalter, diese Fiedelkratzer. Den Blick auf dem Bogenende oder das Cello am Sägen. An Zahnschmerzen denkt man dabei. Ihr hohes, langes Schnarchen. Den Abend, wo wir die Loge hatten vorn. Die Posaune unten schnaufte wie ein Walross zwischen den Akten. Ein anderer Blechbläser schraubte an seinem Ding rum, leerte Spucke aus. Und die Beine des Dirigenten? Sackhosen, zappelig, schlappig. Ganz recht, dass sie die verstecken. Zappeliges Klingeling, flott und flink. Los die Harfe. Liebliches, golden, funkelndes Licht. Mädchen spielte sie. Achter Teil wie das Heck eines lieblichen, also der Saft ist wirklich gut, eines lieblichen, goldenen Schiffes. Erin, die Harfe, die einst oder zweinstens mal, kühle Hände. Ben Hoth, die Rhododendren. Wir sind ihre Harfen, ich, er, alt, jung. Ach, das kriege ich nicht mehr hin, sagte Mr. Daedalus, scheu, lustlos. Stark. Los, verwünscht. Dann spuckst du ein Stückchen aus. Mapari, Simon, sagte Pater Cowley. Er tat ein paar Schritte die Bühne herab, ernst, groß im Leiden, die langen Arme ausgestreckt. Heiser leiste sein Kehlapfel. Leise besang er ein staubiges Seestück dort. Ein letztes Lebewohl. Eine Landzunge, ein Schiff, ein Segel auf den Wogen. Lebewohl. Ein liebliches Mädchen, ihr Schleier wehend im Wind auf der Landzunge, Wind um sie her. Cowley sang. Mapari, du d'amor, il mio scordo l'incontro. Sie winkte Cowley nicht hörend mit ihrem Schleier einem Scheidenden zu, lieber, dem Wind zu, geliebter, dem eilenden Segel, oh, komm doch zurück. Na los, Simon. Ach, längst dahin sind mir des Tanzes Tage. Ben. Mr. Daedalus legte seine Pfeife neben der Stimmgabel zur Ruhe und berührte sitzend die gehorsamen Tasten. Nein, Simon, spiel's in der Originaltonart, 1b. Ich werde dich begleiten. Steh auf. Vorüber an Graham Lemons Ananas Drops. An Elbury's Elephant klapperte Klingeling. Steak, Niere, Leber, Munch. Beim Mahl wie für einen Fürsten saßen Fürst Blum, Fürst Golding. Fürsten beim Mahl hoben und tranken sie Power und Apfelwein. Die schönste Tenorarie, die je geschrieben wurde, sagte Ritchie. Sonnambula. Er hatte sie von Joe Maas gesungen gehört den einen Abend. Ah, dieser McGookin. Ja, auf seine Art. Chorknabenstil. Maß war der Knabe, Messknabe. Ein lyrischer Tenor, wenn Sie so wollen. Vergesse das nie. Niemals. Zartfühlend sah Blum über leberlosen Speck weg, die straffen Züge sich verzerren. Hat Rückenschmerzen. Brights scharfer Blick. Nächste Nummer auf dem Programm? Zeche bezahlen. Pillen, zerstoßenes Brot. Wert eine Guinea die Schachtel. Zieht sein Weilchen in die Länge. Singt auch drunten bei den toten Männern. Ist eigentlich ein Ausdruck für leere Flaschen. Aber auch so ganz passend. Nierenpastete. Süßes zu. Kommt nicht richtig damit zu Rande. Was Besseres nicht, denn typisch für ihn. Power. Etwas eigen mit dem, was er trinkt. Ein Sprung im Glas. Frisches Watery-Wasser. Klaut Streichhölzer von Buffets, um zu sparen. Und vertut dann wieder einen ganzen Sovereign für Schnickschnack. Und wenn man was von ihm will, keinen roten Heller. Besoffen dann weigert er sich, seine Zeche zu bezahlen. Komische Typen. Niemals würde Richie jenen Abend vergessen, solang wie er lebte. Nie. Auf dem Olymp des Old Royal mit dem kleinen Peaky. Und als der erste Ton. Rede hielt inne auf Richies Lippen. Jetzt geht das dicke Getue los. Rhapsodien auf schlechthin alles und jedes. Glaubt seinen eigenen Lügen. Tut er wirklich. Fantastischer Lügner. Aber dazu braucht man ein gutes Gedächtnis. Welche Arie ist das? Fragte Leopold Blum. Alles ist jetzt verloren. Richie spitzte schmollig die Lippen. Ein leiser Einsatzton lieb Banshee, murmelte alles. Eine Tross, eine Drossel, sein Atem vogelsüß. Gute Zähne, auf die er stolz ist. Flötete klagendes Weh. Ist verloren. Reicher Ton, zwei Noten in einer da. Wie die Amsel, die ich im Weißdorntal hörte, nahm meine Motive auf, verwob sie und wendete sie. Alles, fast zu frischer Klang, ist verloren in dem Alles. Echo, wie süß die Antwort. Wie wird das bloß gemacht? Alles jetzt verloren. Trauervoll pfiff er. Fall, Ergebung, verloren. Blum neigte ein leopoldenes Ohr. Eine Franse wendend des Deckchens unter der Vase. Ordnung. Ja, ich entsinn mich. Liebliche Arie. Im Schlaf ging sie zu ihm. Unschuld im Mond. Könnte sie immer noch zurückhalten. Kühn. Kennen nicht ihre Gefährlichkeit. Einen Namen rufen. Ins Wasser fassen. Keckes Klingeling. Zu spät. Sie wollte weg. Sie sehnte sich. Deswegen. Eine Frau. Ebenso leicht, das Meer zu stillen. Ja, alles ist verloren. Eine schöne Arie, sagte Blum, verlorener Leopold. Ich kenne sie gut. Niemals in seinem ganzen Leben hatte Richie Golding. Kennt sie ebenfalls gut oder fühlt's. Spielt andauernd auf seine Tochter an. Weises Kind, das seinen Vater kennt, sagte Daedalus. Mich? Über Leberlosem seitlich Blum sah, Gesicht des Alles ist verloren. Der drollige Richie einst, Witze jetzt alt und schal, konnte mit den Ohren wackeln, Serviettenring im Auge, jetzt Bettelbriefe, mit denen er seinen Sohn losschickt, den schielenden Walter. Sir, hab ich gemacht, Sir, wollte nicht stören, hatte nur etwas Geld erwartet, Entschuldigung. Das Klavier wieder, klingt besser als das letzte Mal, wie ich's hörte, wahrscheinlich gestimmt. Wieder aufgehört. Dollard und Cowley drängten noch immer den zögernden Sänger, er solle doch endlich. Jetzt mach endlich! Simon! Meine Damen und Herren, wenn Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schenken wollen, will ich bemüht sein, Ihnen von einem niedergebeugten Herzen zu singen. Bravo! Als ich ihr lockend Bild zum ersten Mal erblickte. Die harfenden Akkorde des Vorspiels verklangen. Ein Akkord, lang getragen, erwartend, trug eine Stimme davon. geistesberührt mit überröteter Wange, lauschten sie nun und fühlten die lockende Flut über Haut, Glieder, Menschen, Herz, Seele und Rückgrat fluten. Blum winkte Pat, dem kahlen Pat, der ein Kellner ist, der schwerhörig, die Bartür einen Spalt zu öffnen. Die Bartür, so, das wird genügen. Pat Aufwartung wartete, wartend zu hören, denn er hörte schwer, an der Tür. Die Sorge schien von mir zu weichen. Durch die Stille der Luft eine Stimme sang ihnen leise zu, nicht Regen, nicht murmelnde Blätter, wie keine Stimme von Saiten, von Rohrblattinstrument, von ach, wie hieß das doch gleich, von Hackbrett, und sie berührte ihre stillen Ohren mit Worten, die stillen Herzen ihres jedem, jeden seines erinnerten Lebens. Liebe, die singt, Love's Old Sweet Song. Blum löste langsam das elastische Band seines Päckchens. Der liebe, alte, süße Sonela Gold. Blum wand einen Strang um 4 Gabelfinger, spreizte, entspannte und wand ihn rund um seine Schlappen doppelt 4-fach in Oktav, schlug sie in feste Fesseln. Voller Hoffnung und Entzücken. Full of hope and all delighted. Tenöre kriegen die Frauen schockweise. Erhöht ihren Fluss. Werfen ihm Blumen zu Füßen. Wann werden wir uns treffen? Da kann ein glatt, ja, verzücktes Klingeling. Für steife Zylinder kann er nicht singen. Glatt, ja, der Schwündel. Parfümiert für ihn. Was für ein Parfüm benutzt deine? Muss das wissen. Kling, halt, klopf. Letzter Blick in den Spiegel, immer bevor sie zur Tür geht. Der Flur. Dort? Wie geht's denn? Ganz gut. Dort? Was? Oder Fiole mit Cashews und Kusskonfekt in ihrem Ränzchen. Ja? Hände tasteten nach den üppigen. Doch ach, es war eitel Träumen. Ach, die Stimme stieg, verändert, seufzend, laut, voll, leuchtend, stolz. Einen herrlichen Ton hat er immer noch. Die Luft von Kork ist weicher, ebenso der Dialekt. Dämlicher Kerl, hätte Geld wie Heu machen können. Singt falsche Worte, hat seine Frau ausgeleiert, singt jetzt. Aber schwer zu sagen, bloß die beiden selber, wenn er nicht vor die Hunde geht. Immer auf Trab bleiben, seine Hände und Füße singen auch. Trinken, Nerven überreizt. Man muss enthaltsam sein, wenn man singen will. Jenny Lindsuppe. Fleischbrühe, Salbei, rohe Eier, halbes Pint Sahne. Für schäumiges Träumen. Zärtlichkeit wellte darin, langsam und schwellend. Es pochte voll. Da liegt der Hase im Pfeffer. Ha! Geben! Nehmen! Pochen, ein Pulsen, stolz erreckt. Worte, Musik, nein. Was dahinter ist, das ist's. Blum schnürte, entschnürte. Knotete, entknotete. Blum. Flut warmer Nimnjemleckes Aufsekretlichkeit floss, in Musik auszufließen, in Lustverlangen, dunkel zu leckendem Fluss, eindringend. Wippen sie, schleppen sie, kippen sie, kloppen sie. Flapp. Poren dehnend zu dehnen. Flapp. Die Lust, das Gefühl, die Wärme, das. Flapp. Fließende Ergüsse über Schleusen zu ergießen. Flut, Erguss, Fluss, Lusterguss, Popflapp. Jetzt, Sprache der Liebe, Strahl der Hoffnung. Hören tut man hier besser als in der Bar, wenn's auch weiter weg. Ein jeder liebevolle Blick. Der erste Abend, als ich sie zum ersten Mal erblickte, bei Matt Dillon in Terranure. Gelbe, schwarze Spitze trug sie, Stuhlpolonaise. Wir zwei die Letzten, Schicksal. Hinter ihr, Schicksal. Rund und langsam rund, schnell rund, wir zwei. Alle guckten, halten. Sie setzte sich hin. Alle Ausgeschiedenen guckten, Lippen lachten, gelbe Knie bezauberte mein Aug. Sing, Erwartung, sang sie. Ich blätterte ihr um, volle Stimme, voll vom Duft von, was für ein Parfüm benutzt deine? Flieder. Die Brüste sah ich, beide voll, die Kehle trillernd. Er blickte zum ersten Mal. Sie dankte mir. Warum das? Mir? Schicksal. Spanische Augen. Unter einem Birnbaum allein, Patio, diese Stunde im alten Madrid, eine Seite im Schatten, Dolores, sie Dolores, auf mich gerichtet, Lockend, ach, verlockend. Martha, ah, Martha. Alle Schmachten abwerfend, schrie Lionel auf in Schmerz, im Schrei ausbrechender Leidenschaft, zur Liebsten auf, zurückzukehren, mit sich vertiefenden, doch steigenden Harmonieakkorden. Im Schrei Lionellen Alleinseins, um das sie wissen, dass Martha fühlen musste. Auf sie allein wartete er. Wo? Hier, dort versuchen, dort, hier, sonst wo versuchen. Irgendwo. Allein. Eine Liebe nur. Eine Hoffnung. Ein Trost mir nur noch. Martha, Brustton, komm zurück. Komm! Komm, du Verlorene. Komm, du Teure. Es schwang sich auf, ein Vogel hielt den Flug. Ein rascher, reiner Schrei, aufsteigendes Silberrund, sprang heiter hoch, hineilend ausgehalten zu kommen, spinnt's nicht zu lang aus, hat langen Atem, atemlanges Leben, sich hoch aufschwingend, glänzend feuerflammend gekrönt, hoch im symbolischen Schimmer, hoch des äterlichen Busens, hoch der hohen, riesig weiten Irradiation, all überall hinschwingend, all rund um das All in Endlosigkeiten. Zu mir. Siopold. Verklungen. Komm! Gut gesungen. Alle klatschten. Sie sollte kommen. Zu mir, zu ihm, zu ihr. Auch dir, mir, uns. Großartig, Simon. Da capo. Bravo. Großartig. Bravo. Großartig, Simon. Bravo. Da capo. Bravo. Klapp, klapp. Bravo. Großartig, Simon. Klapp, klapp, klapp. Da capo. Klapp, klipp, klapp. Da capo. Klang wie eine Glocke. Bravo, Simon. Bravo. Klapp, klopp, klapp. Da capo, da klapp, sagten, schrien, klatschten alle. Bravo. Ben Dollard, Lydia Deuce, George Litwell, Pat, Mina, zwei Gentlemen mit zwei Deckelkrügen, Cowley, erster Herr mit Krug und Bronze Miss Deuce und Gold Miss Mina. Blazes Boylens feine, lohbraune Schuhe knarrten auf dem Barfußboden, wie bereits gesagt. Klingling fuhr flott an den Monumenten vorbei. Von Sir John Gray, von Horatio Einhengel Nelson, hochwürden Pater Theobald Matthew, wie gesagt soeben. Im Trapp, in Hitze, Hitze sitzig klosch, sonne la klosch. Sonne la. Langsamer zog die Meere die Anhöhe bei der Rotunda hinan, Rutland Square. Zu langsam für Beulen, blasierten Beulen. Die beulende Ungeduld zockelt die Meere. 7 Tage im Gefängnis, bei Wasser und Brot. Dann würdest du singen, Simon, wie eine Gartendrossel. Ein Nachklang von Cowleys Akkorden schloss ab. Er starb in der reicher gemachten Luft. Pater Bob Cowley spielte. Mina Kennedy servierte, der zweite Gentleman zahlte. Tom Kernan kam hereinstolziert. Lydia bewundert, bewunderte. Doch Blum sang stumm, bewundernd. Die menschliche Stimme, 2 winzige seidige Bänder. Wundervoll. Wundervoller als alle anderen. Die Stimme dort war eine Klage, ruhiger jetzt. In der Stille fühlt man, dass man hört. Schwingungen, jetzt unbewegte Luft. Blum entfesselte seine kreuzumquerten Hände und zupfte mit schlaffen Fingern an dem dünnen Darmsaitenstrang. Er zog und zupfte. Der Faden summte, klang. Du Verlorene, alle Lieder über dieses Thema. Noch stärker spannte Blum seine Saite. Ist doch reine Grausamkeit, scheint's jedenfalls. Lässt die Menschen einander lieb werden, lockt sie an, dann riss auseinander. Tod, Explos. Schlag auf den Kopf, runter zur Hölle und raus aus dem. Er spannte stärker, stärker. Bist du nicht glücklich bei dir zu? Deng, es zersprang. Klingeling durch die Dorset Street. Miss Douce entzog ihren Atlasarm, vorwurfsvoll, selbstgefällig. »Nehmen Sie sich nicht so viel heraus, solange wir uns nicht besser kennen.« George Lidwell sagte ihr wirklich und wahrhaftig. Doch sie mochte nicht glauben. Der erste Gentleman sagte Mina, dem wäre so. Sie fragte ihn, wem so wäre. Und der zweite Deckelkrug sagte ihr, dass dem so sei. »Besser doch hier gleich schreiben. Federhalter auf der Post sämtlich angekaut und die Federn verdorben.« Der kahle Pat kam auf ein Zeichen näher. Eine Feder und Tinte. Er ging. Eine Unterlage. Er ging. Eine Löschblattunterlage. Er hörte, der taube Pat. »Ja«, sagte Mr. Bloom und strich den verkrusselten Seitenstrang glatt. »Es ist bestimmt so. Ein paar Zeilen tun's. Meine Gabe, diese ganze blumige italienische Musik ist. Von wem ist die eigentlich? Wenn man den Namen weiß, kennt man sie besser. Blatt Briefpapier rausnehmen, Umschlag, ganz unbeteiligt. Ist ja so charakteristisch.« »Die großartigste Nummer in der ganzen Oper«, sagte Goulding. »Stimmt«, sagte Bloom. »Nummern, das stimmt.« »Alle Musik überhaupt, wenn man's recht bedenkt. 2 multipliziert mit 2 geteilt durch die Hälfte ist 2 mal 1. Schwingungen, Klänge sind das. 1 plus 2 plus 6 ist 7. Man kann machen, was man will, wenn man mit Zahlen jongliert. Immer kommt raus, dass dieses gleich jenem ist. Symmetrie einer zementierten Kirchhofsmauer. Er sieht überhaupt nicht, dass ich in Trauer bin. Stumpfer Kerl. Alles nur für seinen eigenen Bauch. Muse-Mathematik. Da meint man, man lauscht dem Ätherischen. Aber mal angenommen, man sagt es so. Martha, 7 mal 9 minus x gleich 35.000. Da schlägt man doch lang hin. Nein, alles nur durch die Klänge, das ist es. Zum Beispiel, was er jetzt spielt, improvisiert. Kann alles Mögliche sein, bis man die Worte hört. Und scharf hinhören, schwer. Anfang ganz in Ordnung. Dann irren die Akkorde ein bisschen ab. Man fühlt sich ein bisschen verloren. Rein und raus, aus Säcken über Fässer, durch Drahtzäune. Hindernisrennen. Gelegenheit macht Lieder. Eine Frage der Stimmung, in der man ist. Trotzdem immer hübsch zu hören. Außer Tonleitern rauf und runter, wenn Mädchen üben. Gleich 2 nebenan, als Nachbarn. Man sollte Attrappenklaviere erfinden dafür. Blumenlied, das habe ich ihr gekauft. Der Name, Titel. Spielte es langsam. Ein Mädchen, wie ich abends mal heimkam. Das Mädchen, Tor der Stelle an der Cecilia Street. Millie findet nichts dran. Komisch, wo wir beide doch, finde ich. Der kahle, taube Pat schlug ihm lang eine Unterlage hin, Tinte. Pat besetzte mit Tinte und Feder die lang hingeschlagene Unterlage. Pat nahm Teller, Schüssel, Messer, Gabel fort. Pat ging, Blum tunkte, Blum Moore. Sehr geehrter Herr. Der liebe Henry schrieb. Liebe Maddie, deinen Brie und die Blue erhalten. Teufel, wo habe ich die überhaupt hingesteckt? Irgendwo in eine Tar oder sonst. Es ist mir Gänzel unmögel. Unmögel unterstreichen, heute ausführlich zu schreiben. Langweilig das. Der gelangweilte Blum tamburinte sanft mit, ich überlege nur grad, den Fingern auf die lang hingeschlagene Unterlage, die Pat gebracht. Weiter. Weißt, was ich meine? Nein, das Eder ändern. Warum nennst du mich einen Bösen? Du nicht auch eine böse Böse? Oh, Mary hat die Nadel aus ihren Schlüpfern ver... Mach's gut für heute. Ja, ja, ich werd dir alles erzählen. Muss ja. Sie zu halten. Sag mir die anderen. Anderen Welten hat sie geschrieben. Meine Geduld erschöpft. Sie zu halten. Du musst glauben, glauben. Der Deck, es ist wahr. Eine Mietkutsche, Nummer 324. Fahrer Barton James aus der Harmony Avenue No. 1. Donnybrook beförderte als Fahrgast einen jungen Gentleman, modisch gekleidet in einem indigoblauen Serge-Anzug, gearbeitet von George Robert Messias, Herrenschneider, Eden Key No. 5. und auf dem Kopf einen sehr kleidsamen Strohhut, gekauft bei John Plesto, Great Brunswick Street Number 1. Hutmacher, dies ist das Klingeln, das rüttelt und ringelt. An Metzger Blugatsch, glänzenden Agendath, schläuchend trabte vorbei eine prallbackige Stute. Schreiben Sie auf ein Inserat? Richies spitze Blicke fragten Blum. Ja, sagte Mr. Blum, Stadtreisender. Wird aber kaum was drin sein, denke ich. Zum Schluss noch einen traurigen Schlenker, das mögen Sie. PPS, Lalari, ich fühle mich so traurig heute. Lari, so einsam, die. Er löschte rasch ab. Auf dem Blatt von Pat. Unschön, Adresse. Einfach aus der Zeitung abschreiben. Murmelte. Messrs. Kellen, Coleman und Co. Limited. Henry schrieb. Miss Martha Clifford, CU Postamt, Dolphins Barn Lane, Dublin. Auf derselben Stelle ablöschen, dann kann er es nicht lesen. Gut so. Idee für eine Preisgeschichte. Titbit. Detektiv liest irgendwas von einem Löschpapier. Honorar in Höhe von einer Guinea pro Spal. Matcham denkt noch oft an die lachende Hexe. Arme Mrs. Purefoy. U-Punkt, P-Punkt. Ab. Zu poetisch, das mit dem traurig. Ist von der Musik gekommen. Musik hat Zauberkraft. Steht bei Shakespeare. Zitate für jeden Tag im Jahr. Sein oder nicht sein. Weisheiten auf Abruf. Jedenfalls, das wäre geschafft. Postanweisung, Briefmarke. Das Postamt weiter unten. Gehen jetzt, genug. Bei Barney Kiernan habe ich versprochen, wollen wir uns treffen alle. Ekelhaft, solche Pflichten. Trauerhaus. Muss laufen. Pat? Hört nicht. Tauber Klotz ist das. Der Wagen jetzt schon ganz nah. Reden, reden. Pat? Kein Zweck. Rückt an den Servietten rum. Ganz schöne Strecke, die der so zusammenläuft am Tag. Wenn man ihm ein Gesicht auf die Kehrseite malte, wäre er doppelt da. Wollte sie sengen noch mehr, lenkt die Gedanken ab. Der kahle Pat, der schwerhörig ist, mitraisierte die Servietten. Pat ist ein Wärter von Hörigkeit schwer. Pat ist ein Wärter, der wartet auf, während man wartet ab. Er wartet auf, derweil man wartet ab. Ein Aufwärter ist er. Er wartet auf, derweil man wartet ab. Derweil man wartet, wenn man wartet, wird gewartet auf, derweil man wartet ab. Wartet auf, derweil man wartet ab. Du's jetzt. Du's Lydia. Bronze und Rose. Sie hatte sich fabelhaft, einfach fabelhaft amüsiert. Und guck doch mal die schöne Muschel, die sie mitgebracht hat. Ans Ende der Bar brachte leicht sie das stachlige und gewundene Meerhorn ihm, damit er, George Lidwell, Rechtsanwalt, einmal daran horchen konnte. Hören Sie, wies sie ihn an. Bronze bei müdem Gold nah, ferne lauschten sie. Auch ihr Ohr ist eine Muschel, das vorlugende Läppchen dort. Ist am Meer gewesen, reizende Mädchen vom Strand. Haut hat Sonnenbrand. Hätte erst Creme drauf tun sollen, das gibt Bräune. Gebutterter Toast. Oh, und dass ich bloß das Schönheitswasser nicht vergesse. Hitzepickel am Mund. Kann ein Glattier, der die Haarsträhnen drüber, Muscheln mit Tang. Warum verstecken die eigentlich ihre Ohren unter Seetanghaar und Türkinnen ihren Mund? Wieso? Ihre Augen über dem Tuch, einem Jaschmak, den Eingang finden. Höhle. Kein Zutritt außergeschäftlich. Das Meer, glauben Sie, hören Sie da? Singen, ein Brausen, dabei ist's auch das Blut, rauscht manchmal im Ohr. Naja, ist ja auch ein Meer eigentlich, Blutkörperchen, die Inseln. Tapp! Einer rappelt an der Tür, einer tappte mit nem Stock, galt sein Nock, Paul de Kock, mit nem stolzen Nockerpocker, mit nem Kock, Kara, Kara, Kara, Kock, Kock, Kock. Tapp! Kistenjo, Ben! Sagte Pater Cowley. Nein, Ben, mischte Tom Kernan sich ein. The Croppy Boy, unser heimatliches Dorisch. Ja, mach, Ben. Gute Männer, echt und wahr. Los, los, bettelten sie unisono. Ich will gehen. Hier, Pat, komm zurück, komm. Er kam, Er blieb nicht stehen. Zu mir. Wie viel? Welche Tonart? 6 Kreuze? Fistur. Bob Cowleys ausgestreckte Klauen griffen die schwarzen, tieftönenden Akkorde. Muss gehen. Fürst Blum zu Ritchie Fürst? Nein, sagte Ritchie. Doch, muss. Hat irgendwo Geld gekriegt. Ist scharf auf eine Sauftour, seine Rückenschmerzen ersäufen. Viel? Er sieht, hört Lippensprache. 1,9. Penny für Sie. Hier. Ach, soll er 2 Pence Trinkgeld kriegen? Taub, schwerhörig. Aber vielleicht hat er Frau und Familie. Warten, dass Aufwärter Pattylein endlich nach Haus kommt fein. Wartet taub auf, derweil Sie warten ab. Aber warte noch. Aber hör doch. Akkorde dunkel. Kuh, kummervoll. Leis. In einer Höhle in dunkler Erden mitten. Eingebettet Erz. Klumpmusik. Die Stimme dunklen Alters, der Unliebe, der Erdenmüdigkeit kam ernst heran und schmerzvoll, kam von fern, von grauen Bergen, rief nach guten Männern, echt und wahr. Den Priester sucht er, dass er mit ihm spräche. Top! Blum horchte, Ritchie Goulding horchte, und an der Tür horchte der taube Pat, der kahle Pat, der trinkgeldbedachte Pat auch. Sie horchten, die Krüge und Miss Kennedy, George Lidwell, ausdrucksvolles Augenlid, vollbusiger Atlas, Körnen, Sigh. Bronze, lauschend neben dem Bierzapfhahn, blickte in die Ferne, seelenvoll. Dabei merkt sie genau, dass ich sie. Molly hat das Blenden rauszumerken, wenn jemand sie ansieht. Spiegel da. Ist das die Schokoladenseite ihres Gesichts? Wissen sie immer. Ach, segne Vater mich, schrie Donald der Kruppi. Ach, segne mich und lass mich gehen. Top! Blum guckte, ungesegnet zu gehen. Aufgetakelt wie nur was. Bei 18 Schilling die Woche. Da rücken die Kerle die Kröten raus. Man muss sich ja höllisch in Acht nehmen. Die Mädchen ja die Reizenden am Gestade der traurigen See. Leise sank die Musik, weise und Wort. Dann wieder hastiger. Ein von Frauenschoß feuchter Augapfel blickte unter einem Wimpernzaun vor, ruhig, lauschend. Wie schön das Auge in Wirklichkeit ist, sieht man erst, wenn sie nicht spricht. An den glatten, vorstehenden Bierzapfhahn legte Lydia leicht die Hand, scheulos, lass ihn meinen Händen. Ganz in Mitleid verloren für den Kruppi. Her, hin, her, strichen über den blanken Hahn. Ihr Daumen und Finger in Mitleid strichen vor und zurück und glitten dann sanft berührend so glatt, so langsam nieder und ein kühler, fester, weißer Emailstab drang vor durch ihren gleitenden Ring. Mitten im Kock, mitten im Kara. Tap, tap, tap. Ich halt dies Haus hier. Amen. Er knirschte vor Wut. Verräter baumeln. Die Akkorde stimmten zu. Sehr traurige Sache. Aber musste sein. Verschwinden, bevor's zu Ende. Danke, das war himmlisch. Wo ist mein Hut? An ihr vorüber. Den Freeman kann ich da lassen. Brief habe ich. Angenommen, sie wäre die... Nein, laufen. Wie Cashel, Boilo, Conoro, Coilo, Tisendale, Maurice, ist nicht Alfarell, lauf! Na schön, es muss sein. Was? Schon weg? Tschüss, Blümsdorf, über kornhochblaue. Blum stand auf. Aua, die Seife fühlt sich aber ziemlich klebrig an da hinten. Muss geschwitzt haben, die Musik. Das Schönheitswasser nicht vergessen. Also, bis dann. Qualitätskarte steckt, ja. An dem tauben Pät an der Türe, an seinem gespitzten Ohr, schritt Blum vorbei. Vorüber an Augen und Mädchenhaar, Bronze und blassem Gold in Tiefseeschatten, ging Blum, der sanfte Blum. Ich fühle mich so einsam, Blum. Betet für ihn, betete Dollards Bass. Ihr, die ihr höret in Frieden, haucht ein Gebet, in Tränen steht, ihr guten Männer, ihr guten Leut. Er war der Crappie Boy. Tap, tap, tap. Brummen und Brüllen von Bravo. Bravo! Großartig! Großartig! Fettes Rückenklopfen, Schuhgetrappel, Stimmgebälle, sodann der ganze Chorus auf zu einem Sauf, es runterzuspülen. Bin froh, dass ich dem entgehe. Komm her, Ben. Bei Gott, du bist noch genauso gut wie früher. Besser doch, sagte Tom Jin Kernan. Die schneidigste Interpretation der Ballade überhaupt. Auf meine Ehre und Seligkeit. Und tief ergriffen alle. Simon, mitgefühlt trompetend aus seiner Nebelhornnase, alle lachend brachten sie ihn nach vorn, Ben Dollard, in rechter guter Begeisterung. Sie sehen strahlend rot aus, sagte George Lidwell. Miss Doos richtete ihre Rose, um aufzuwarten. Ben, mein Herzchen, sagte Mr. Daedalus, Ben auf den fetten Rücken klatschend, aufs Schulterblatt. Fit wie eine Fiedel. Hat bloß zu viel Fettgewebe gehortet auf seinem Buckel. Tap, tap, tap, tap. Den Kay hinan ging Lionel Leopold, der böse Henry mit Brieflein für Mady, mit Süße der Sünde, mit Spitzenunterwäsche für Raoul, mit ihm zig Hosen, ging Poldi dahin. Tapp blind ging tappend ein Blinder am Bordstein tapp, Bordstein hin, tapp tapp um tapp. War er's? Fragte Mr. Daedalus, zurückkehrend, die Pfeife geholt. Ich war heute Morgen mit ihm bei dem armen kleinen Paddy Dignam seiner Beerdigung. Ach ja, sei der Herr ihm gnädig. Übrigens, da liegt noch eine Stimmgabel auf dem Tapp, tapp, tapp, tapp. Oh, die muss von dem Stimmer sein, sagte Lydia zu Simon Lionel, als ich zum ersten Mal... Hat sie vergessen, als er hier war. Blind war er, erzählte sie George Lidwell, als ich zum zweiten Mal, und spielte dabei derart exquisit, ein Genuss zu hören. Exquisiter Kontrast, Bronzelied Minagold. Schreit Halt, schrie Ben Dollard, einschenkend. Und? Los geht's, Richard. Geht klar, schrie Pater Cowley. Oh, ich hab das Gefühl, ich muss. Tap, tap, tap, tap, tap. Sehr, sagte Mr. Daedalus, hart auf eine kopflose Sardine starrend. Unter der Sandwichglocke lag auf einer Bahre Brot eine letzte, eine einsame letzte Sommersardine. Blum allein. Sehr. Er starrte. Das tiefe Register, vorzugsweise. Tap. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Blum ging bei Barry vorüber. Oh, könnte ich doch bloß. Ah, halt mal. Der Wunderwirker da, wenn ich den hätte. 24 Rechtsanwälte in dem einen Haus. Prozessieren. Liebet euch untereinander. Berge von Akten. Die Herren Beutel und Schneider haben schriftliche Vollmacht. Goulding, Collis, Ward. Aber zum Beispiel der Bursche, der die große Trommel drischt. Beruf aus Berufung. Mickey Rooneys Kapelle. Möchte wohl wissen, wie den das zum ersten Mal gepackt hat. Sitzt zu Hause im Lehnstuhl, nach Schweinebacke und Kappes und hätschelt das Ding. Probt seinen Part. Bumm, bumm, die dumm. Ganz lustig für die Frau. Eselshäute werden durchs Leben geprügelt und nach dem Tode gedroschen. Bumm. Immer feste drauf. Scheint das zu sein, was man Jaschmak nennt oder vielmehr... Kismet, meine ich. Schicksal. Tap, tap. Ein Jüngling, blind, mit tappendem Stock, kam tapp-tapp-tappend an Dalys Fenster vorbei, wo eine Nixe mit strömendem Haar, das er jedoch nicht sehen konnte, Wolken von Nixenrauch paffte, die der Blinde jedoch nicht... Nixe, der kühle Hochgenuss. Instrumente. Ein Grashalm, die Muschel ihrer Hände, dann Blasen. Sogar aus Kamm und Seidenpapier kriegt man eine Melodie heraus. Der Jäger sein Horn. Jeder Stand seinen Stenn. Hat man Klosch, Sonila. Der Hirt seine Flöte, Polizist die Pfeife, Schlösser und Schlüssel, Schornsteinfeger. Viere, bewahrt euer Tor und Türe. Schlafen. Alles ist jetzt verloren. Trommel, bumm die dumm. Warte, ich weiß schon. Ausrufer, Bumbüttel, Long John. Wecken noch die Toten auf damit. Bumm. Dignam, der arme kleine Nomine Domine, bumm. Ist Musik? Ich meine, natürlich ist alles bumm bumm, was man da... Capo. Trotzdem, man kann's hören. Während wir marschieren, wir so herum. Bumm. Also ich muss wirklich mal... Wenn ich das bei einem Bankett täte. Bloß eine Frage von Sitte und Gebrauch. Schar von Persien, haucht ein Gebet, in Tränen steht. Jedenfalls ein bisschen dämlich muss er ja doch gewesen sein, nicht zu merken, dass das ein Gardekap. Total vermummt. Möchte wohl wissen, was das am Grab für ein Kerl war in dem braunen Mecken. Oh, die Hure von der Gasse. Eine schlumpige Hure mit keck geschrägtem Matrosenhut aus schwarzem Stroh kam glasig im Licht den Quai entlang auf Mr. Bloom zugeschlendert. Als er ihr lockend Bild zum ersten Mal erblickte. Ja, ist's. Ich fühle mich so einsam. Feuchte Nacht auf der Gasse. Ständer. Wer hatte den? Stisch da, sie sah. Ist doch gar nicht ihr Strich hier. Was ist sie? Hoffe, sie. Psst, haben Sie vielleicht was zu waschen, Meister? Kannte Molly. Hatte mich auch gleich erkannt. Die starke Dame, das ist doch Ihnen ihre. Die mit dat braune Kostüm. Haut einen glatt von den Socken, sowas. Die Verabredung damals mal. Wussten immer, dass wir nimmer, dass wir nie, zu nie, zu nah der Heimat, der trauten Heimat. Hat mich gesehen jetzt, ob sie wohl. Sieht ja zum Fürchten aus bei Tage. Gesicht wie Unschlitt. Verdammt soll sie sein. Ach was denn, muss ja auch leben. Wie die anderen alle. Reinsehen hier. In Lionel Marks Antiquitätenschaufenster betrachtete der hochmütige Henry Lionel Leopold und liebe Henry Flower, ernstlich Mr. Leopold Bloom, einen Kerzenleuchter und ein Harmonium mit luftlassenden, wurmstichigen Blasebälgen. Einmaliges Geschäft, 6 Schilling. Könntest spielen lernen, billig. Erst vorbeilassen. Natürlich ist alles teuer, wenn man's nicht braucht. Daran erkennt man den guten Geschäftsmann. Dreht einem an, was er weghaben will. Der Kerl, der mir das schwedische Rasiermesser verkaufte, mit dem er mich rasiert hatte, wollte mir auch noch das Schärfen berechnen. Jetzt geht sie vorbei. 6 Schilling. Muss der Apfelwein sein oder vielleicht der Burgunder? Nah Bronze von nah, nah Gold von fern, ließen sie alle die klirrenden Gläser klingen, glanzäugig und galant, vor Bronze Lydias verlockender letzter Sommerrose, Rose von Kastilien. Zuerst litt de Kaukär doll, eine Quinte. Litwell, Seidedalus, Bob Cowley, Körnen und Big Ben Dollard. Top. Ein Jüngling hat eine einsame Ormondhalle betreten. Bloom betrachtete einen galanten gemalten Helden in Lionel Marks Fenster. Robert Emmets letzte Worte. 7 letzte Worte. Von Meyerbeer ist das. Echte Männer wie ihr Männer. Ja, genau, Ben. Heben ihr Glas mit uns. Sie hoben. Tschink, tschank. Tipp. Ein nichtsehender Jüngling stand in der Tür. Er sah nicht Bronze, er sah nicht Gold, noch Ben, noch Bob, noch Tom, noch Cy, noch George, noch die Krüge, noch Richie, noch Pat. Nie sah er sie. Meerblum Schmieriblum betrachtete letzte Worte. Sanft. Wenn mein Land einmal seinen Platz einnimmt unter... Muss der Bur... Den Nationen der Erde. Keiner mehr hinter mir. Sie ist vorbei. Dann und erst dann. Die Tram. Krenn, krenn, krenn, krenn. Gute Geleg. Komm, Wiege. Krendel, krenn, krenn. Also bestimmt ist das der Burgunder. Ja, eins, zwei. Lasst mir das Epitaph schreiben. Ich hab's. Geschafft. Ulysses, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger, Kapitel 11, Sirenen. Die Rollen und ihre Sprecher, Erzählerin Ouvertüre und Minna Kennedy, Corinna Harfuch, Erzähler Manfred Zapatka, Simon Dedalus, Ernst Stötzner, Leopold Blum, Dietmar Bär. In weiteren Rollen Jacqueline McCauley, Michael Lucke, Stefan Wilkening, Wolfram Koch, Felix von Manteuffel, Milan Peschel und viele andere. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Dramaturgie Manfred Hess. Informationen über Joyce, das SWR-Hörspiel oder Bloomsday-Partys, auf denen das Hörspiel gemeinsam mit anderen zu hören ist, finden sich im Internet auf swr2.de. Sie können aber auch direkt Kontakt aufnehmen. Schreiben Sie uns via Facebook oder rufen Sie uns an Baden-Baden 07 221 2000. Noch einmal 07 221 2000.